Der Blitz reißt ihnen beinahe das Augenlicht fort. Jedes Mal, wenn er ihnen Helligkeit verbreitet, gehen sie darin. Und wenn es finster um sie wird, bleiben sie stehen. Wenn Allah wollte, nähme er ihnen wahrlich Gehör und Augenlicht. Allah hat zu allem die Macht.